Hi, friend. Hallo, Freunde. You know, there is something that, if you're wise, you will always do. Da gibt es etwas, das du immer tun wirst, wenn du weise bist. And that is to reject self-pity with all of your heart. Und zwar Selbstmitleid von ganzem Herzen zurückweisen. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. The honest truth is, die ehrliche Wahrheit ist, that when we go through a difficult time, we like to feel sorry for us. Dass wir gerne mit uns Mitleid haben, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. You know, because in these hard moments, in diesen harten Momenten, when nobody feels sorry for us, we at least want one person to feel sorry for ourselves, and that's us. Wenn niemand mit uns Mitleid hat, haben wir zumindest eine Person, die uns bemitleidet, und das sind wir. So, you have to make this real radical decision. Du musst diese echte radikale Entscheidung treffen. That you will not tolerate this enemy. Dass du diesen Feind nicht tolerierst. You know, there is a godly sorrow that leads to repentance, the Bible tells us. Es gibt eine von Gott bewirkte Traurigkeit, die uns zur Buße leitet, sagt die Bibel. You know, and that is to feel really sorry about the sins that you've committed. Und das ist, dass dir die Sünde, die du begangen hast, wirklich leid tut. You know, that's the right sorrow. That's the right pity we need to have. Das ist die richtige Sorge, das richtige Mitleid, das wir haben müssen. But never feel sorry because of whatever you're going through or how things are difficult for you. Beklage dich aber nie darüber, was du durchmachst oder wenn Dinge für dich schwierig sind. You know, if we understand how horrible it is and how deeply it enters our heart. Wenn wir verstehen, wie schrecklich es ist und wie tief es in unsere Herzen dringt. You know, for me, the best way that I can describe how self-pity works. Für mich der beste Weg zu beschreiben, wie Selbstmitleid funktioniert, ist. I believe it is like a spiral that sucks you down, down, down, down. Ich glaube, dass es wie eine Spirale ist, die dich runterzieht, runterzieht, runterzieht. Now, look, let me tell you something else. Schau, ich sage dir etwas anderes. Once you give in to self-pity, wenn du dich dem Selbstmitleid hingibst, you are literally starting to walk further away from your experience with the Lord. Fängst du an, dich vom Erleben des Herrn zu entfernen. And self-pity is just opening the door very wide for unbelief. Selbstmitleid öffnet die Türe für Unglauben sehr weit. Suddenly your problem becomes huge and God's opportunities and possibility just are so little you can't do them. Plötzlich wird dein Problem riesig und Gottes Gelegenheiten und Möglichkeiten so klein, dass du diese nicht tun kannst. You know, I think Numbers chapter 13 we see a perfect story of self-pity in the 10 spies. In 4. Mose 13 finden wir eine perfekte Geschichte über Selbstmitleid, die Geschichte mit den 10 Kundschaftern. Look what it says in verse 33. Schau, was in Vers 33 steht. When the 10 spies returned with their report, having spied out the land they saw. Es ist Vers 32. In 4. Mose 13, 32. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. So then they talked about, you know, we saw giants in verse 33. Und in Vers 33 steht, wir sahen dort auch Riesen. And we were like grasshoppers in our own sight. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken. Look what happened in chapter 14, verse 1. Schau, was im Kapitel 14, Vers 1 passierte. All the congregation lifted up their voices and they cried and the people wept all night. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das ganze Volk weinte in jener Nacht. I mean, how could you cry the whole night because you feel so sorry for yourself? Wie kannst du die ganze Nacht weinen, weil du dich so sehr bemitleidest? Look, the typically perfect words of self-pity. Schau, das perfekte Wort für Selbstmitleid. They literally said in verse 2, oh, if we only had died in the land of Egypt, or if we only we had died in the wilderness. Wortwörtlich sagen sie in Vers 2, ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland oder in dieser Wüste. Ach, wären wir doch gestorben. How do we know that this was not truly the desire, this was just expression of self-pity? Wie wissen wir, dass es nicht wirklich der Wunsch war, sondern der Ausdruck von Selbstmitleid? First they said, oh, we wish we would have died in Egypt. Erstens sagten sie, wären wir doch in Ägypten gestorben. Well, they were the ones who cried out to God to take them out of Egypt. They could have died there. Sie waren diejenigen, die schrien, dass Gott sie aus Ägypten holen soll. Sie hätten dort sterben können. And then they said, oh, then we would have died in the wilderness. Dann sagten sie, wären wir doch in der Wüste gestorben. But when they were in the wilderness and they had no water, they would have just shut up and be quiet for 5 days. They would have been dead. Aber als sie in der Wüste waren und kein Wasser hatten, hätten sie für 5 Tage nur die Klappe halten und still sein müssen, dann wären sie vermutlich tot. What did they do? Was taten sie? They complained and cried out because the truth is they did not want to die in the wilderness. Sie schrien und beklagten fürchten sich, weil die Wahrheit ist, dass sie nicht in der Wüste sterben wollten. So their expression here, oh, the people died in the wilderness, was nothing more than self-pity. Ihr Ausdruck, wären wir doch in der Wüste gestorben, ist nichts anderes als Selbstmitleid. You know what self-pity also does? Weißt du, was Selbstmitleid auch tut? It makes you see yourself completely wrong as the victim. Du siehst dich selbst völlig zu Unrecht als Opfer. Look what they said. Schau, was sie sagten. We looked like grasshoppers in their sight. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. How did they know what they saw them like? Wie wussten sie, wie sie sie sahen? You see, self-pity distorts the reality. Siehst du, Selbstmitleid zerstört die Realität. Self-pity doesn't even make sense because it makes you look everything completely twisted. Selbstmitleid macht keinen Sinn, weil es dich alles vollkommen verdreht sehen lässt. My friend. Mein Freund. Hate it, run from it, resist it, flee from it. Hasse, widerstehe, renne davon und fliehe vor Selbstmitleid. Find a good friend. Finde einen guten Freund. Say, do you love me? Und frage ihn, liebst du mich? If they say yes. Wenn ja sagt. Say, every time you smell self-pity in me, kick me in the butt. Und dann sage ihm, jedes Mal, wenn du in mir Selbstmitleid riechst, drehte mir in den Hintern. That's a good friend. Das ist ein guter Freund. See ya tomorrow. Sehe dich morgen.